unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman high B. This is just another one of God's gifts, musicology. You got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove, September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums to make a rhythm skate jam. Take your pick, turntable, or a band. But if it ain't Chuck D, a jam master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance, body moving. Keep the body moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Alright. Hold it down, band. Of what you need the most, and that's time. Yeah. Watching now. Yeah. Rocking you coast to coast, hips and lips, chips and whips. Herzlich willkommen zu der heutigen Klingding-Sendung mit einem Track, der wahrscheinlich wenige, den wahrscheinlich wenige erwartet haben für die Klingding-Sendung. Ja, es soll ein bisschen diese Karfreitagsmelancholie irgendwie in Frage stellen. Und leider, beziehungsweise es wird nicht ganz so so fröhlich weitergehen in der nächsten Stunde, zumindest nicht. Wir haben uns ein umfangreiches Programm wieder vorgenommen für die nächsten zwei Stunden. Klingding-Sendung mit im Studio ist Judith Hamann und am Mikrofon gerade Heiner Metzger. Und wir führen heute fort das Feature, das in der letzten Klingding-Sendung begonnen hat. Ein Feature über das Buch Die Deutscheste der Künste. Musikwissenschaft und Gesellschaft von der Weimarer Republik bis zum Ende des Dritten Reichs. Geschrieben von Pamela Maxine Potter. 1998 erschienen und 2000 im Klett-Kotar Verlag herausgekommen als deutsche Edition. Der Titel hat sich dann auch ein bisschen geändert. Der englische Titel ist eigentlich Most German of the Arts, Musicology and Society from the Weimar Republic to the End of Hitler's Reich. Das ist so die Originalausgabe, der Titel der Originalausgabe. Und nachdem wir in der letzten Klingling-Sendung, ich glaube, das war das Einleitungskapitel, das einleitende Kapitel, vorgelesen haben, gemischt mit Musikbeiträgen dazu, springen wir heute zu dem letzten Kapitel. Zu dem letzten Kapitel, das einen Obertitel hat und der letzte Abschnitt dieses Obertitels. Vielleicht, Judith, könntest du nochmal sagen, wie der Obertitel ist von dem letzten, steht da auf dem. Der Begriff einer Nazi-Musik. Moment, das Mikro war noch nicht auf. Ne? Der Begriff einer Nazi-Musikwissenschaft. Ja, aber das gibt da noch so ein Kapitel drüber. So, das ist, glaube ich, auf der rechten Seite. Die Entnazifizierung und das deutsche musikwissenschaftliche Erbe. Genau. Und da gibt es eben den letzten Abschnitt, der Begriff einer Nazi-Musikwissenschaft. Und da werden wir gleich einsteigen mit der Lesung. Zunächst nochmal ein kurzer Überblick. Ab ca. 23 Uhr springt die Sendung zu einem aktuellen musikalischen Ereignis in Hamburg, nämlich Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik, wird demnächst beginnen am 2. Mai und bis 17. Mai wird das Festival veranstalten. Etliche, ich glaube, es sind 48 Konzerte an verschiedenen Orten in Hamburg und das Programm ist so umfangreich, dass ich da wahrscheinlich nicht nur so stichpunktartig drauf sehen kann. Es gibt aber einen Blurred Edges Mix, vorbereitet von Gregory Büttner, und der wird praktisch immer so im Wechsel zu den Ankündigungen bzw. hauptsächlich Musik vorstellen, die im Rahmen des Blurred Edges Festivals zu hören ist. Wer jetzt schon Interesse bekommen hat auf das Blurred Edges Festival, kann das gerne vertiefen, indem er auf die Webseite guckt, www.vamh.de oder www.blurred, also mit zwei R und zusammengeschrieben, danach gleich edges.de. Da ist die Webseite zu finden im Netz mit den ganzen Terminen, Konzerten und Orten, wo das Festival stattfinden wird. Jetzt, bevor wir mit der Lesung beginnen, nochmal Musik, und zwar diesmal von Duke Ellington, nicht von Prince, wie gerade eben Musicology, der Track, der am Beginn zu hören war, nun Pyramids von Duke Ellington. Thank you. der Begriff einer Nazi-Musikwissenschaft. Die Mängel des Entnazifizierungsprozesses, die zum einen auf die äußere grobe Rubrizierung durch die 5 Kategorien, damit ist gemeint erstens Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Zum anderen auf eine Konfusion darüber zurückzuführen waren, wie nationalsozialistisch zu definieren sei, sind seit einiger Zeit anerkannt. Nichtsdestoweniger sind sie nachvollziehbar, wenn man die Kombination von Eile, Abscheu, Verwirrung und Vergeltungsbedürfnis bedenkt, die auf den Krieg folgte. Die Aufdeckung der Judenvernichtung und deren Widerspruch zu einer deutschen Gesellschaft, die seit so langer Zeit aufgrund ihrer Kunst, Literatur und Wissenschaft geachtet worden war, löste Schockwellen aus, die die ganze westliche Welt erfassten. Für die Intellektuellen war die Distanzierung von identifizierbaren Verbrechern auf der einen Seite und auf der anderen Seite das schlichte Weglassen dieser 12 Jahre aus Deutschlands kulturell sonst so reicher Geschichte ein gangbarer Weg, um mit diesem Widerspruch fertig zu werden. Unter der Voraussetzung, dass die Musikwissenschaft der Nachkriegszeit gereinigt worden war, schien es nur logisch, die nationalsozialistische Periode als eine isolierte, unverbundene Episode in der Geschichte der deutschen Musikwissenschaft auszusondern. Der Begriff einer Nazi-Musikwissenschaft entstand, um Verirrungen der deutschen Musikwissenschaft in den Jahren des Dritten Reiches angemessen zu beschreiben. Der Historiker Michael Mayer, der wohl aus einer der ersten den Begriff in der englischen Sprache gebrauchte, zeichnet die Nazi-Musikwissenschaftler als Gelehrte, die im Elfenbeinturm lebten und gezwungen waren, ihre Integrität preiszugeben, um nach dem Krieg aber wieder zu den Standards von vor 1933 zurückzukehren. Er behauptete, die Nazifizierung der Musikwissenschaft an Folgendem erkannt zu haben, an der beispiellosen Aufmerksamkeit, die Wagner zuteil wurde, an Vorlesungen über das deutsche Volkslied und das Deutschtum überhaupt und an der Gründung des staatlichen Instituts eines Zentrums der politisierten Musikwissenschaft. Die Probleme, die Mayers Verallgemeinerung bereiten, sollten ohne weiteres klar sein. Mayer ist sich des Interesses am Volkslied und an der Frage des Deutschtums nicht bewusst, das bereits vor 1933 virulent war. Und seine Beurteilung des staatlichen Instituts verrät, dass er weder über das Bückeburger Institut noch über die Fortsetzung der Institutsprojekte nach dem Zweiten Weltkrieg informiert ist. Darüber hinaus gewinnt Mayer seine Einschätzung der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Wagner aus den Schriften von Nicht-Musikwissenschaftlern, während die Musikwissenschaftler selbst, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zum Beispiel das Buch von Alfred Lorenz und die Dissertation des später emigrierten Juden Hans Nathan aus dem Jahre 1933, vergleichsweise zurückhaltend waren, soweit es Wagner betraf. Abgesehen von diesen weniger wichtigen Einwänden ist zu sagen, dass das Konzept einer Nazi-Musikwissenschaft problematisch ist, weil es eine gerechte Beurteilung der Wissenschaftler, die unter den Nationalsozialisten gediehen, und der Forschung, die unter nationalsozialistischem Patronat entstand, erschwert. Die heutige Musikwissenschaft beruht noch immer stark auf der Arbeit derer, die im Dritten Reich aktiv waren, und bedient sich noch immer wegweisender Studien, die in diesen Jahren entstanden. Bei diesen Gelegenheiten kann es dem Wissenschaftler passieren, dass er in sonst wissenschaftlich anerkannten Werken mit unerwarteten und scheinbar unpassenden Bezugnahmen auf die aktuelle Politik oder sogar mit nationalsozialistischer Sprache konfrontiert wird. Die Nachkriegsleser dieser Werke aus der Zeit des Dritten Reichs hatten dazwischen zu wählen, solche Bezugnahmen entweder zu ignorieren oder im extremeren Fall die gesamte zwölfjährige Episode als isoliertes Intermezzo vorübergehenden Wahnsinns zurückzuweisen und das politisch belastete Schrifttum als unwissenschaftlich und jeglicher Aufmerksamkeit unwürdig zu entwerten. Hier ist eine Anmerkung. Ja, die Anmerkung ist eigentlich auch sehr aufschlussreich und wichtig. Ich lese gerade die Anmerkung vor von Pamela Maxim Potter, die sie geschrieben hat. Während meiner Recherchen in Deutschland für das vorliegende Buch sprach ich mit mindestens einem bekannten Musikwissenschaftler, der an dieser Position unbeirrbar festhielt, und unter den Archivaren stieß ich auf ähnliche Ansichten. Auf weiteres Nachfragen stellte sich heraus, dass deutsche Musikwissenschaftler, die sich an ähnlichen Projekten wie dem meinen versucht hatten, durch das musikwissenschaftliche Establishment in Deutschland an ihrer Arbeit gehindert worden waren. Diese Wissenschaftler ermutigten mich, meine Arbeit fortzusetzen. Es zeigte mir, dass wohl nur jemand von außen wie ich dieses Thema erfolgreich untersuchen konnte. Ich finde es insofern ganz aufschlussreich. Das Buch ist ja 1998 erschienen und im Deutschen 2000. Und das also praktisch in dieser Zeit, man kann ungefähr schätzen 2, 3, 4 Jahre davor, ist also Pamela Potter diese Situation entgegengetreten, dass das musikwissenschaftliche Establishment, das heißt die Institutsleiter oder die sozusagen wichtigen Professoren in den verschiedenen Instituten, ihr nicht gerade mit so begegnet sind, dass es ihre Arbeit befördert hat, sondern im Gegenteil, dass sie an ihrer Arbeit gehindert wurde. Und hinweisen möchte ich auch noch auf die vorher diskutierte Position von Meyer. Diese Dissertation ist von 1970, wo er diese These aufstellt oder den Begriff der Nazi-Musikwissenschaft zur Diskussion stellt, beziehungsweise das als Begriff einbringt. Die Texte waren Assumptions and Implementation of Nazi Policy Toward Music. Und dann gab es zwei Artikel über die Nazi-Musikwissenschaft, nämlich The Nazi Musicologist as Mythmaker in the Third Reich und Musicology in the Third Reich, A Gap in Historical Studies. Also von 1970, das ist ja nun schon einige Zeit her, und man fragt sich, warum sozusagen die deutsche Musikwissenschaft da nicht irgendwie diese Anregung aufgenommen hat oder vielleicht schon, hätte ja auch schon vorher machen können, diese Beschäftigung mit der eigenen Geschichte und da irgendwie sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Ich denke, wir können auch gleich ein bisschen Musik hören. Ja, wir machen weiter. Text. Weiter? Okay. Kleinen Absatz. Ja, einige mögen sich moralisch verpflichtet gefühlt haben, alle Schriften, einschließlich derer vor 33 und nach 45, von Musikwissenschaftlern zu verwerfen, die Hitler aktiv gedient hatten, nachdem sie von deren Verstrickung Kenntnis erhielten. Die Namen vieler Wissenschaftler, die sich durch propagandistische Schriften oder durch Zusammenarbeit mit den Nazis während der Kriegszeit engagiert hatten, sind den heutigen Musikwissenschaftlern vertraut, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Und es verunsichert verständlicherweise, wenn man entdeckt, dass einige von ihnen die Lehrer berühmter Musikwissenschaftler waren oder die Autoren von Werken, die heute noch konsultiert werden. So verlockend es erscheinen mag, die nationalsozialistische Ära zu isolieren und zu verabschieden, dieser Umgang mit dem Gegenstand unterschätzt die tiefen Wurzeln der geistigen Strömung, die zumindest in Aspekten der nationalsozialistischen Ideologie eine Entsprechung fanden. Wie wir gesehen haben, konnte die Musikwissenschaft nicht entnazifiziert werden, weil sie im Dritten Reich an sich nicht nazifiziert worden war, sondern einen Weg weiterverfolgte, den sie bereits vor 33 eingeschlagen hatte. Diesen Weg konnte sie im Dritten Reich fortsetzen und von der staatlichen Unterstützung profitieren, die sie ihrer Befähigung, nationalsozialistischen Zielen zu dienen, verdankte. Dieser Weg nahm weder spontan nach Hitlers Aufstieg seinen Anfang, noch wurde er nach seinem Fall kompromisslos verlassen, sondern setzte sich nach 1945 in irgendeiner Form fort. Wie die Literaturhinweise in den Einträgen des MGG, das ist die Musik in Geschichte und Gegenwart, das ist ein 29-bändiges Werk mit 25.000 Seiten. Das ist schon nicht so unwichtig. Ne? Ja, also da gab es eine Diskussion und mittlerweile, das ist jetzt allerdings noch nicht so allzu lang her, ich glaube ungefähr 8, 9 oder 10 Jahre, gibt es eine neue Edition. Also da gab es dann schon einige Proteste, dass dann so nahtlos, ich glaube der Herr Wilhelm Moser war derjenige, der das weiterführte nach dem Fall des Dritten Reichs. Und die Idee ist schon in der Nazizeit entstanden und das ging dann so praktisch, das war mit dem Grund, warum der Herr Moser sich dann irgendwie auch so stark machen konnte, weil er eben dieses Projekt da irgendwie weiterführen wollte in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland und das hat dann auch funktioniert und da gab es dann in den 90er Jahren, glaube ich, fing das an und ging dann so rein in die 2000er Jahre eine Diskussion drüber, wer schreibt da eigentlich und was sind denn das für Quellen, die da irgendwie als Enzyklopädie den Musikwissenschaftlern angeboten werden, beziehungsweise was findet da alles für Wertungen drin und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt nicht die 29-bändige Ausgabe vorliegen, da müssen sich mal die Facharchivaren der Musikwissenschaft zu äußern. Vielleicht kommt es ja nochmal dazu. Wie die Literaturhinweise, also mit diesen Einträgen, blieb ein Großteil blieb ein Großteil der während des Dritten Reichs verfassten Literatur zugänglich und genoss noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg wissenschaftliche Autorität. Das Konzept der NS-Musikwissenschaft birgt auch die Gefahr, stillschweigend anzunehmen, dass die Musikwissenschaft in einem anderen geografischen oder historischen Kontext in keinem Bezug zu den geistigen Erzeugnissen jener 12 Jahre stehe. Eine Gruppe musikwissenschaftlicher Schriften als Nazi-Musikwissenschaft zu klassifizieren, führt dazu, die kritische Überprüfung weiter bestehender geistiger Tendenzen zu versäumen. Eine kleine Gruppe von Musikwissenschaftlern als Nazis zu bezeichnen, verstärkt das beruhigende Gefühl, dass alle anderen im Gegensatz zu diesen immun gegen ideologische Einflüsse und Opportunismus seien. Es erlaubt also allen anderen, sich von jener Wissenschaft zu distanzieren, trotz ihrer wichtigen Rolle innerhalb der wissenschaftlichen Tradition, und die Form zu verwerfen, in der jene Nazis ihre Wissenschaft mit anderen Aspekten ihres Lebens zu verbinden beschlossen hatten. Wie aber wäre dann mit dem nationalsozialistischen Syndrom in der Musikwissenschaft umzugehen? Nützlicher wäre es, wenn wir unser Wissen über die Episode auf das Verständnis der Disziplin im Ganzen ausweiten würden. Durch eine erneute Betrachtung der Geschichte der deutschen Musikwissenschaft in weiterem Kontext, eine Betrachtung, die ihr Augenmerk eher auf die Kontinuitäten mit der Zeit vor 1933 und nach 1945 richtet, als dass sie die Brüche übertreibt, besteht die Chance, dass die Wissenschaftler mit größerer Wachsamkeit ihre eigene Verantwortung, ihre Verwundbarkeit und den potenziellen Einfluss von außen bedenken könnten. Thank you. Erstens offenbart das nationalsozialistische Phänomen den immanent politischen Charakter der Musikwissenschaft. Die Behauptung, dass die Musikwissenschaft niemals nazifiziert wurde, besagt nicht, sie sei nicht politisch gewesen. Es ist in der Tat sehr vielsagend, dass Besseler endgültige Entlastung gewährt wurde, weil die Spruchkammer von der falschen Annahme des unpolitischen Charakters seines Fachgebietes ausging. Vielleicht noch mal über den Besseler was ein bisschen Näheres sagen. Ne? Das ist zwar schon mal vorgekommen, aber ich denke, wäre vielleicht ganz gut. Ja, da müsstest du, glaube ich, ich kann da gleich was raussuchen. Wir können ja mal fortfahren. Okay. Im Gegenteil ist festzustellen, dass die Musikwissenschaft seit ihren ersten Anfängen eine politische Disziplin gewesen war, vor allem in Bezug auf ihre germanozentrische Ausrichtung, und dass sie nie aufgehört hatte, eine zu sein. Die Pionierarbeiten des 19. Jahrhunderts erwuchsen in einem politischen Klima deutscher Identitätssuche, und die Disziplin entwickelte sich weiter unter Umständen, die immer wieder eine positive Verstärkung solcher Identität verlangten. Die Kampagne für die Einheit des Reichs von 1871, die Demoralisierung, die dem Ersten Weltkrieg folgte, die Propagierung der rassischen Überlegenheit der Deutschen und die Auslöschung minderwertiger Individuen unter Hitler. Und die Mission während des Krieges, das deutsche Kulturgut überall in Europa zu verbreiten. Nach 1945 bewegte sich die wissenschaftliche Methodik in Richtung objektivistischer, positivistischer Verfahren wie Chronologien und sorgfältiger Quellenstudien. Diese Entwicklungen mögen als Abschied von der nationalsozialistischen Musikwissenschaft angesehen worden sein, in dem Sinne, dass sie das Irrationale zugunsten des Rationalen verabschiedeten. Der Akzent auf dem Deutschen blieb trotzdem erhalten. Die Methoden mögen weniger subjektiv und in diesem Sinne politisch weniger verdächtig geworden sein. Aber die bevorzugten Gegenstände dieser Methoden waren noch immer die Komponisten, die als die Grundsteine deutscher Größe betrachtet wurden: Bach, Beethoven, Mozart und Wagner. Ja, bevor ich jetzt zweitens weiter lese, machen. Ja, nee, ich wollte noch gerade zu der Person Besseler, der angesprochen wurde von dir. Es gibt einen Eintrag bei Ernst Klee, Kulturlexikon zum Dritten Reich. Man muss dazu sagen, Ernst Klee hat da wirklich eine verdienstvolle Arbeit gemacht. Ernst Klee ist vor, glaube ich, 4 Wochen gestorben, oder 8 Wochen ist er gestorben. Zusammengestellt hat er sowohl Verfolgte als auch beziehungsweise hauptsächlich Täter aus dem Kulturbereich sozusagen, die aktiv an der Propagierung der nationalsozialistischen Ideologie mitgewirkt haben, und das geht dann also namentlich vor. Und ich habe hier jetzt also den Eintrag gefunden für Besseler Heinrich, Musikwissenschaftler. Der war 1928 außerordentlicher Professor in Heidelberg. 1934 ist er in die SA eingetreten. 1935 hat er bei den Musiktagen der Hitlerjugend in Erfurt betont, dass die Musikpflege der Universität vom Geist des neuen HJ, also Hitlerjugendliedes, durchdrungen werden müsse. Mitherausgeber der Zeitschrift Archiv für Musikforschung, 37 in die NSDAP eingetreten, dann gab es Konflikte mit Gehrig von der Dienststelle Rosenberg. Also Gehrig war derjenige, der das unsägliche Buch rausgebracht hat, wer alles Jude ist in der deutschen Musik und beziehungsweise jüdischen Abstammung mit Vierteljude und Achteljude und ich weiß nicht was. Und das hat dann eben zur Verfolgung und zur Vertreibung noch mehr Juden oder Menschen jüdischen Glaubens oder denen man das zugesprochen hat, geführt. Und also mit diesem Gehrig hat er angeblich einen Konflikt gehabt oder vielleicht auch tatsächlich. Es gab damals überhaupt sehr viele Konflikte, weil also Konflikte in Anführungszeichen, weil es gab so praktisch verschiedene Töpfe, wo die Musikwissenschaftler sich eben auch Unterstützung erhofft haben. Das war einmal der jetzt hier genannte Rosenberg, der Oberideologe der NSDAP-Ideologie, der auch Hitler praktisch noch einiges ins Gedächtnis geschrieben hat, damit er auch ein bisschen was zu bieten hat an Theorie. Und dann gab es das Hauptamt SS, das war irgendwie sehr beliebt, weil die am meisten Geld hatten. Und dann gab es noch sozusagen die Reichsmusikkammer, das war ja praktisch so der Heimatort der Musikpflege, wie das damals auch so schön hieß und zum Teil immer noch heißt. Ja, und dann gab es natürlich noch die verschiedenen Ausbildungs- oder beziehungsweise Schulungslinien, die dann entweder in der HJ oder im Kraft durch Freude-Bereich angesiedelt waren. Und überall gab es Geld und auch Geld für musikalische oder für Musiktexte, die entweder die Volkslieder nochmal besser und neuer vorstellten oder eben die gerade genannten 3Bs nochmal oder Richard Wagner oder wer auch immer praktisch so als Meister der Tonkunst da irgendwie protegiert und subventioniert werden sollte. Also subventioniert auch im tatsächlichen Sinne, also weil zum Beispiel Richard Strauss war ja auch der erste Leiter der Reichsmusikkammer und Kultusminister in der Nazizeit. Und wenn was aufgeführt wurde, hat er zum Beispiel auch GEMA-Gebühren bekommen. Also Richard Strauss als Gründer der GEMA hat sich da irgendwie praktisch so einen Kreislauf hergestellt, der für ihn auch ganz angenehm war, finanziell auf jeden Fall. Und so viele andere auch, die davon profitiert haben. Es ist mir mal so wie Schuppen von Augen gefallen, als ich gelesen habe, dass in der Zeit, ja, ich glaube von 41 bis 43, ist außerordentlich viele Stipendien oder Geldbewilligungen gab für Komposition, weil da so eine gewisse Panik dann entstanden ist. Ja, wie läuft denn der Krieg und werden wir auch siegen? Und für das Tausendjährige Reich muss jetzt irgendwie Musik komponiert werden, die eindeutig germanisch-arischen Ursprungs ist. Und da wurde also viel investiert. Und viele haben da auch von profitiert. Nochmal zurückzukommen auf den Lebenslauf von dem Heinrich Bessler, der als Musikwissenschaftler war, Professor in Heidelberg. Im Entnazifizierungsverfahren hat er dann behauptet, dass er von Rosenberg persönlich verfolgt worden sei. Das ist dann praktisch noch eine, müsste man so noch genauer angucken. Das ist eine Heidenarbeit, die ganzen Archive und so durchzuschauen. Erstaunlich ist nur, dass er 1949 einen Lehrstuhl in Jena bekommen hat, also in der damaligen Ostzone, und dann von 56 bis 65 in Leipzig ein führender Musikwissenschaftler der DDR war. Wir hatten ja vorher die fünf Kategorien, verschiedene Kategorien in der Entnazifizierungseinstufung gehört. Und es war so, dass zum Beispiel in dem sowjetischen Sektor wurden den Musikwissenschaftlern 130 Fragen vorgelegt, die deren Beantwortung Auskunft geben sollte über die ideologische, politische Einstellung und auch deren Verstricktheit mit nationalsozialistischen Organisationen, also SS, NSDAP und so weiter. Und da war es natürlich so, dass manche dann ausweichend geantwortet haben. Manche haben auch gingen davon aus, das können die mir nicht nachweisen. Das schreibe ich entweder gar nichts oder behaupte die Unwahrheit. Und wie das nun bei dem Bessler genau war, das müsste man nochmal recherchieren. Okay, wir können jetzt gleich weitermachen mit Musik. Es gibt jetzt Black Beauty von Duke Ellington. Thank you. Vergessen hatte ich vorher den Track, der davor zu hören war. Das ist Musik aus Haiti gewesen von zwar das Stück Gade Moun Yo von Rara de Leogan. Und wir machen weiter mit der Lesung. Zweitens, wenn wir uns das politische Wesen der Musikwissenschaft einmal vor Augen geführt haben, sind wir auch in der Lage zu erkennen, dass die Musikwissenschaft als politische Disziplin für die Gefahr, durch politische Kräfte ausgenutzt zu werden, sehr anfällig war. Diese Anfälligkeit kommt vor allem in Perioden geistigen und politischen Übergangs zum Tragen. In solchen Zeiten haben die Wissenschaftler mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Verführungen zu achten, die ihnen aus politisch-modischen Denkweisen erwachsen können. Die Situation der Musikwissenschaft im Dritten Reich liefert ein frappierendes Beispiel dafür, wie die unkritische Akzeptanz theoretischer Trends und Schlagwörter sich zu verselbstständigen und zerstörerische Kräfte freizusetzen vermag. Nach dem Ersten Weltkrieg geriet die Musikwissenschaft in eine tiefe Methodenkrise. Die Wissenschaftler suchten mit aller Kraft nach Modellen und Methoden, um zu einem neuen Verständnis der Musik zu gelangen, und die eilige Adoption der Rassentheorien und der politischen Rhetorik führte zu einer chaotischen Ansammlung von Widersprüchen. Denen aber, die sich anpassten, waren öffentliche Akzeptanz und Veröffentlichungsmöglichkeiten garantiert. Wenn sie blindlings dem Zeitgeist folgten, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Die unkritische Übernahme und undifferenzierte Verwendung von Begriffen wie Rassenseele, Volksseele, nordisch, dinarisch, germanisch, völkisch, organisch, Kampf und Volksgemeinschaft führte zu einer Unmenge von Literatur, die nur deshalb aufgenommen wurde, weil sie sich einem modischen Ensemble von Voraussetzungen, eine vergleichsweise harmlose Auswirkung dieser Effekthascherei bestand darin, dass man die Leser leicht blenden und einen Mangel an Originalität oder intellektueller Strenge verstecken konnte. Die gefährlichere Auswirkung dieser Entwicklung war die Macht, die diesen Mitläufern zuwuchs. Macht, die Verdammung von jedem und allem dadurch diktieren zu können, dass man ihm das Etikett jüdisch oder bolschewistisch anheftete. Drittens illustriert die Geschichte der Musikwissenschaft zwischen den zwei auf die Disziplin. Zwischen den zwei Weltkriegen anschaulich die Auswirkungen sozioökonomischer Bedingungen auf die Disziplin. Ab 1918 widmeten sich die deutschen Musikwissenschaftler dem eigenen musikalischen Erbe. Zum einen, weil sie von einem internationalen wissenschaftlichen Austausch während des Krieges abgeschnitten gewesen waren, und zum anderen, weil sie nur über begrenzte Mittel für Forschungsreisen verfügten. Das gesamte Gebiet fühlte sich bedroht von der ökonomischen Unruhe, der hohen Arbeitslosigkeit und den Bildungsreformen, die die technischen oder sonst praktisch orientierten Gebiete stark förderten. Weil die Musikwissenschaft den lastenden Druck spürte, ihre Existenz innerhalb und außerhalb der Universität rechtfertigen zu müssen, konzentrierte sie sich darauf, zu nationalistischen Zielen beizutragen, um den Dienst, den sie der musikalischen Praxis, der allgemeinen Bildung und der Volksgemeinschaft leistete, publik zu machen. Als der nationalsozialistische Partei und Staatsapparat damit begann, Forschungsmittel und Stellenmöglichkeiten zu bieten, wandten die Musikwissenschaftler weiterhin ihre Interessen politisch annehmbaren Themen zu. Im Verlauf dieser Prozesse trugen sie zu den theoretischen Grundlagen antisemitischer Politik bei und profitierten gewaltig von der Umsetzung dieser Politik. Thank you. mal élevé, à la côte moun mal élevé, oh. Mal élevé, à la côte moun mal élevé, oh. Mal élevé, oh. Mal élevé, oh. Tout décembre, yo fait mal honnête, oh. Mal élevé, oh. Mal élevé, à la côte, mon mal élevé, oh. Mal élevé, oh. Mal élevé, oh. Tout décembre, yo fait mal honnête, oh. À la côte moun mal élevé, oh. Mal élevé, oh. À la côte moun mal élevé, oh. Mal élevé, oh. Mal élevé, oh. Tout décembre, yo fait mal honnête, oh. Deutsche Musikwissenschaft in der Weimarer Zeit und im Dritten Reich vermag als abschreckendes Beispiel zu dienen, da sie zeigt, wie leicht Wissenschaft in einer Periode des politischen Übergangs auf Abwege geführt werden kann. Das Beispiel ist aber von besonderem Nutzen, weil die Musikwissenschaft in der Periode nach dem Ersten Weltkrieg mit der heutigen eines gemeinsam hat. Die Musikwissenschaft hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe methodologischer Krisen durchgemacht. Die Musikwissenschaftler gestehen sich das Ausmaß ein, indem sie die Musik als neutrales Objekt isoliert haben, und es ist vielen klar geworden, dass die Musikwissenschaft hinter anderen Disziplinen zurückgeblieben ist, weil es ihr nicht gelang, ihren Gegenstand angemessen zu kontextualisieren. In dem Versuch, der Musik aus ihrer Isolation herauszuhelfen und die weiteren Verflechtungen zu verstehen, die über den Text selbst hinausweisen, haben sich die Musikwissenschaftler anderen Disziplinen zugewandt, um sich dort theoretisch und methodisch inspirieren zu lassen. Die positiven Auswirkungen dieser Entwicklung bestanden darin, dass sich die Disziplin öffnete, dass eine Vielzahl neuer Zugangsweisen Eingang fand und dass die Wissenschaftler in der Lage waren, ganz neue Forschungsansätze zu finden. Das hat die Disziplin nicht zuletzt auf die politische Natur sowohl der Musik als auch der ihr geltenden Wissenschaft aufmerksam gemacht. Nach einer langen Periode, in der dieser der Neigung nachgegeben hatte, sich als immun gegen die Politik wahrzunehmen. Die Suche und Anwendung neuer theoretischer Konstruktionen und politischer Konzepte in der Wissenschaft ist allerdings ein zweischneidiges Schwert, wie die unkritische Übernahme der Rassentheorie und der politischen Rhetorik im nationalsozialistischen Deutschland so deutlich zeigt. Obwohl bestimmte Modelle von großem Nutzen dafür sein können, die Wissenschaftler dazu zu veranlassen, ihren Gegenstand in neuem Licht zu sehen, kann ihre Überbewertung oder Fehlinterpretation sie als Allheilmittel erscheinen lassen, das einfache Antworten und saubere Systematisierungsmöglichkeiten verheißt und kann zu ihrer unkritischen Akzeptanz führen. Der Missbrauch entliehener Methoden kann auch dazu führen, dass logische Fehler oder eine mangelnde Durcharbeitung des Gegenstands verborgen hinter einer bedeutungslosen Nomenklatur von Spezialbegriffen vernebelt werden. Außerdem kann er die subjektive Verurteilung von allem erleichtern, das eine Voraussetzung in Frage stellt. Obwohl weit weniger eindimensional und definitiv harmloser als der Gebrauch der Epitheta jüdisch und bolschewistisch während der NS-Zeit verraten, zeigen Begriffe wie rassistisch, elitär, faschistisch, patriarchal, feministisch, positivistisch und neue Musikwissenschaft deutliche Zeichen von Abnutzung, wenn sie in unkritischer und undifferenzierter Weise pejorativ verwendet werden. Die letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts präsentieren sich in einem sozioökonomischen Klima, das die Disziplin der Musikwissenschaft herausfordert, sich einerseits inhaltlich neu zu definieren und sich andererseits mit Karrierefragen auseinanderzusetzen. Auch hier können die sozioökonomischen Faktoren der Weimarer Republik und des Dritten Reiches sowie die Antworten der Musikwissenschaftler auf diese Bedingungen als instruktive Beispiele dienen. Zeiten ökonomischer Schwierigkeiten sind häufig von Anti-Intellektualismus begleitet. Und die Geisteswissenschaftler sind in solchen Situationen normalerweise besonders anfällig. Unter dem Druck, ihre gesellschaftliche Relevanz unter Beweis zu stellen, innerhalb der Universität oder in einem größeren sozialen Kontext, können die Wissenschaften leicht politischen Programmen erliegen und ihre Interessen einem herrschenden politischen, ideologischen oder geistigen Trend anpassen. Das Risiko einer Kompromittierung wissenschaftlicher Standards und moralischer Integrität ist unter solchen sich rasch wandelnden Bedingungen besonders hoch zu veranschlagen. Es obliegt den Wissenschaftlern, Tendenzen in der Wissenschaft aufmerksam zu beobachten, die sich großer Popularität deshalb erfreuen, weil sie den Zielen eines bestimmten politischen Programms dienen. Jeder neue Weg, der wissenschaftlich eingeschlagen wird, muss einer kritischen Begutachtung unterzogen werden. Und die Wissenschaftler müssen der Versuchung widerstehen, sich populären Trends aus Karrieregründen anzuschließen. Vor allem aber muss die Wissenschaft empfindlich auf alle Versuche reagieren, solche Trends auszunutzen, um eine bestimmte Gruppe zu diskriminieren, die willkürlich zum Feindbild einer Gesellschaft erklärt wird. Gleichgültig, ob dieses Feindbild nun durch Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, geistige Orientierung oder Glaubensüberzeugung definiert wird.